Live. DJ Session mit Lily Palmer. Hey, hey, Sektor, ihr hört 1 live und das mit der 1 live DJ Session. Letzten Stunde habt ihr das Set gehört von unserem heutigen Gast DJ Mau P aus den Niederlanden und hier geht's jetzt weiter mit Lily Palmer aus unserem 1 live DJ Session Residency. Viel Spaß jetzt mit 60 Minuten in the Mix von und mit Lily Palmer. Yeah. We'll be right back. sind in der dritten Stunde der 1Live DJ Session. Wir haben heute unsere Resident DJ Lily Palmer für euch am Start. Also macht laut und genießt ihren einzigartigen Techno-Sound. Weiter geht's mit Avalanche von Envig und Sam DMA. Viel Spaß damit. Mit Lily Palmer.

1 Live DJ Session mit Lily Palmer. Lily Palmer hier in der 1 Live DJ Session. Jetzt hat sie einen weiteren Track von ihrem neuen Album Bigger Than Techno für euch am Start. All Eyes on Me. Das kommt jetzt. DJ Session mit Lily Palmer. Bigger Than Techno von Lili Palmer, der Titeltrack von ihrem gleichnamigen Debütalbum. Den hat sie euch gerade höchstpersönlich in ihrem Residence-Set gespielt. Wir hören weiter rein in ihren Mix. Session with Lily Palmer. Just here to party talk. party, yeah, a rave kid party. Feel it in my bones, never ever lonely. Rave kid party, yeah, a rave kid party. Feel it in my bones, never ever lonely. Rave kid party, yeah, a party, party, party, party. Rave. Das war die 1 Live DJ Session für diese Woche mit mir, Mogwai, unserem Gast DJ Mau P. Und gerade läuft noch das Set von unserer Resident DJ Lili Palmer. Viel Spaß dabei und frohe Ostern. Cocaine's a hell of a drug. Gotta love the cocaine. DJ Session mit Lily Palmer. Baby, on my wrist, take a risk, took a piss, and bullets to your chest. Don't be stressed, you my bitch. Dog, don't take me as a joke, never broke, I'm just dead. If you want the smoke, then let's go, put your set. Baby, on my wrist, take a risk, took a piss, and bullets to your chest. Don't be stressed, you my bitch. Dog, don't take me as a joke, never broke, I'm just dead. If you want the smoke, then let's go, put your set.